Marihuana auf dem Fahrrad, gar kein Drama, Cuyamara. Wann wird das dort legal? Sag, sag, sag, sag wann? Wann wird das dort legal? Sag, sag, sag, sag wann? Wann wird das dort legal? Banana Clip, Banana Clip, ey, Banana Clip, Banana Clip, ey, Banana Clip, Banana Clip, ey, ey. Sag mir, wann wird das dort legal? Croco, Loco, Batida, de Coco, Latina, von Schokos mit riesigem Popo. Oh oh, ich bin high, ich bin hungrig und ich bumm's dich auf deinem Grundstück. Rumsteak schmeckt wie das Amnesia und ich ziehe, bis ich fliege wie ein Pelikan. Kopf oder Zahl, die kommst mir egal. In meinem Block ist der Stoff ganz normal. Maxwell. Dort legal, Digga, komm, guck uns an, wir sind ein bisschen hungrig. Immer noch gegen das System. Die ganzen anderen Rapper draußen labern alle nur Unsinn. Haben dieses Leben nicht gelebt. Alle sich verhaftet, nur wollte ich inszenieren und pumpen. Aber hier steht Vermögen fehlt. Wir sind immer noch an nichts, an niemand gebunden. Also bitte geht uns aus dem Weg. Marihuana. Sag, sag, sag, sag wann? Wann wird das dort legal? Sag, sag, sag, sag wann? Wann wird das dort legal? Freshe Treter, bunte Farben, echtes Leder, runde Fahren. Merk dir meinen Namen, LX. Ich spende meinen Samen per Schnellfick. Push ein paar Gramm, hol die 100 daran. Treff mich am Center, die Kunden sind Stamm. Alles was du brauchst, Baby, unter der Hand. Ecstasy Party, ram pam pam pam. Komm, guck uns an, wir sind ein bisschen hungrig. Immer noch gegen das System. Die ganzen anderen Rapper draußen labern alle nur Unsinn. Haben dieses Leben nicht gelebt. Alle sich verhaftet, nur weil sie inszenieren und pumpen. Aber hier steht Vermögen fehlt. Wir sind immer noch an nichts, an niemand gebunden. Also bitte geht uns aus dem Weg. Marihuana. Banana Clip, ey, Banana Clip, Banana Clip, ey, ey. Sag mir, wann wird das dort legal?